in der Sonne liegst du da, kleine Katze Miu. Fängst die Mäuse, springst so hoch, ja, du bist schlau. Mit deiner schnurren Nase und dem weichen Fell bist du ein süßes kleines Ding, das mir so gut gefällt. Juhu, kleine Katze Miau, Miau, Miau. Im Garten hüpfst du auf und ab wie eine kleine Sau. Kleine Katze Miau, Miau, Miau. Bist das Beste auf der Welt, kleine Katze Miau. In der Sonne liegst du da, kleine Katze Miau. Fängst die Mäuse, springst so hoch, ja, du bist schlau. Mit deiner Schnurrschnase und dem weichen Fell bist du ein süßes kleines Ding, das mir so gut gefällt. Juhu, kleine Katze Miau, Miau, Miau. Im Garten hüpfst du auf und ab wie eine kleine Sau. Kleine Katze Miau, Miau, Miau. Bist das Beste auf der Welt, kleine Katze Miau. Kleine Katze Miau, Miau, Miau. Im Garten hüpfst du auf und ab wie eine kleine Sau. Kleine Katze Miau, Miau, Miau. Bist das Beste auf der Welt.